Wir lauschen deshalb lieber der Triole aus Konflikt-Kampf-Lösung, aber ihr Transfer auf unseren gleichförmigen Alltag ist zwangsläufig unbefriedigend. Die einzige Erklärung, dass im Leben kaum jemals etwas am Ende wirklich unzweifelhaft und stabil gut wird, kann nur sein, wir haben etwas falsch gemacht oder uns nicht genug Mühe gegeben. Wir haben den falschen Konflikt ausgesucht oder sind nicht auserwählt, ihn zu lösen. Also fangen wir von vorne an, gehen wie Faust teuflische Pakte ein, erobern und sammeln und werden doch nie satt. Sex, Lügen, Kino. Unsere narrative Erschöpfung hat jedoch noch einige Quellen mehr. Mit den heutigen technischen Mitteln werden uns überwiegend Erzählungen vorgesetzt, die auf mehreren Ebenen überlebensgroß sind, weshalb jeder Vergleich des eigenen Lebens mit ihnen in Ernüchterung enden muss. Das gilt nicht nur für das moderne Hollywood-Kino, das unsere Wahrnehmung für 90 Minuten vervielfacht, indem wir Action-Szenen sowohl in High-Speed als auch in Zeitlupe sehen können oder plötzlich in der Lage sind, bis in die Molekularebene hineinzuzoomen oder die Welt aus dem All zu betrachten. Akustisch verbinden sich Soundtrack und Audiodesign ebenfalls zu einer die Narration maximal unterstützenden, semi-bewussten Geheimwaffe. Lauschen Sie mal einer rasanten Szene eines Actionfilms, ohne hinzuschauen. Sie werden auditiv kaum mitkommen, so rasant ist die Tonspur gestrickt. In einem zeitgenössischen Kinospektakel wie Tenet von 2020 sieht und hört ein ganz gewöhnlicher Mensch heute innerhalb weniger Sekunden tausende übernatürliche Dinge, was einen sinnlich ermüdet zurücklassen kann. Die Enttäuschung mit dem eigenen Leben kann andererseits aber auch durch die leise Rezeption besonders eindrücklicher Literatur oder eines Theaterstücks voller geschliffener Sentenzen und großer Gesten entstehen. Wer möchte nicht schon einmal so verliebt sein wie Julia in ihren Romeo, einmal so große Worte für ein Gefühl finden wie Shakespeare? Und kennen wir nicht alle das Gefühl, je nach Geschmack aus dem neuesten James Bond oder auch einem emotionalen, mit wunderschönen Menschen besetzten Arthouse-Film hinaus in einen grauen Mittwochabend zu treten und sich zu fragen, was man eigentlich falsch gemacht hat im Leben, das im Vergleich so öde erscheint?